Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen. Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Auer. In dieser Ausgabe hören Sie Folge 8 des Romans Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen. Meine Mutter wollte diese Geschichte immer selber aufschreiben. Sie hat sich nie dazu aufgerafft. Über Entwürfe zu einem Vorwort ist sie nie hinausgelangt, so wie früher ihr Vater. So schreibe ich jetzt an ihrer Stadt. Vor mir habe ich die Abschrift der Tonbänder, auf denen ich ihre Erzählungen aufgenommen habe. Ich habe Bücher über die Zeit, Kopien von Zeitungen aus der Zeit. Ich habe Liederbücher aus der Zeit und finde darin die Lieder wieder, die meine Mutter mir vorgesungen hat. So versuche ich, ein Leben zu rekonstruieren. Manche Absätze habe ich wörtlich aus den Erzählungen meiner Mutter übernommen. Manches ergänze ich aus der Erinnerung an frühere Erzählungen, aus meiner eigenen Erinnerung an Personen, die ich selbst noch kennengelernt habe, die Hilda-Tant, die Vicky-Tant, den Otto-Onkel. Was ich niederschreibe, soll für alle verständlich sein. Und doch schreibe ich gleichzeitig ein Buch, das nur mich betrifft. Ein Buch, in dem ich etwas über mich selbst erfahre. Ein Buch, das niemand sonst etwas angeht. Es ist dasselbe Buch, bestehend aus denselben Wörtern, und doch erzählt es mir etwas ganz anderes als allen anderen. Anders kann es auch gar nicht sein. Irgendwann hört die kleine Trude auf, abends vorm Einschlafen mit dem lieben Gott zu reden. Man redet mit dem lieben Gott nicht über seine Zweifel, man sagt zum lieben Gott nicht, also gibt es dich jetzt oder gibt es dich nicht. Jedenfalls nicht öfter als ein-, zweimal. Wenn er dann nicht antwortet, bleibt man mit sich alleine. Die Trude macht auch nicht mehr ins Bett. Nie mehr. Warum denn auch? Dafür gibt's keinen Grund mehr. Aber wie geht es weiter? Wie wird aus einer Kindheit eine Jugend, aus einer Jugend ein Leben? Bei den Tanten ist die Trude jetzt zu Hause. Und bei der Ossi, der Schwester. Da kann man sich schon einrichten. Die Tanten schlafen im Zimmer, die Mädeln im Kabinett. Es gibt zwar jetzt die Eintopfsonntage und man muss wirklich Eintopf kochen, denn der Blockwart geht herum und schnofelt, ob's nicht wo nach Schnitzel riecht. Und es gibt die Winterhilfe, für die man spenden muss, sonst ist man gleich ein Volksschädling. Aber die Tanten haben jetzt wieder Arbeit. Bei der Straßenbahn. Alle kriegen jetzt wieder Arbeit. Fast alle jedenfalls. Nach so langer Zeit. Eigentlich, seit sich die Trude erinnern kann, ist das die ständige Drohung gewesen, das Gespenst, das die einen erwischt, die anderen noch verschont, aber immer jeden über die Schulter geschaut hat. Arbeitslosigkeit. 29 hat das begonnen, sagen die Tanten, in dem Jahr, wo der Kobi gestorben ist, der Jakob, der Vater von der Trude. Das ist schon fast 10 Jahre her, und so lange sind manche schon ohne Arbeit, ohne Verdienst. Aber jetzt wird sich das ändern, ja, jetzt geht's wieder aufwärts. Die Trude geht erst in die 2. Klasse, Hauptschule natürlich. Aber das begreift sie schon. Arbeit haben, das heißt nicht nur den Lohn kriegen, das nötige Geld zum Leben verdienen. Arbeiter sein, das ist etwas. Der Vater war ein Arbeiter. Auch wenn er zu krank war und von der Rente gelebt hat. Aber immer wenn es ihm gut genug gegangen ist, ist er arbeiten gegangen. Weil er stolz darauf war, ein Arbeiter zu sein. Denn wer macht denn das alles rundherum? Wer macht diese Welt, in der die Menschen leben? Wer hat die Städte gebaut mit ihren Häusern, ihren Straßen und Brücken? Wer hat die Schienenstränge gelegt und die Lokomotiven gebaut? Wer macht die Kleider und Schuhe? Wer lenkt die Lastwagen, die sie in die Geschäfte bringen? Wer gräbt das Eisen aus der Erde, die Kohle, das Erdöl? Die Arbeiter. Die Bauern pflanzen das Korn und füttern das Vieh. Sorgen fürs Essen. Aber wer schmiedet ihre Sensen, baut ihre Traktoren? Die Arbeiter. Darum ist es gut, Arbeiter zu sein. Früher einmal, in der Ritterzeit oder so, da gab's eine andere Welt. Eine Welt ohne Fabriken und Eisenbahnen, eine Welt der Bauern und Handwerker, Ritter und Könige. Aber die neue, die jetzige Welt, ist von den Arbeitern erschaffen. Und das ist etwas, worauf man stolz sein kann, etwas, woran man denken kann, wenn man marschiert, etwas, wovon man singen kann hinter roten Fahnen, ob sie nun Hammer und Sichel tragen oder das Hakenkreuz. Aber keine Arbeit haben heißt kein Arbeiter sein. Und das ist vielleicht noch schlimmer als keinen Lohn bekommen. Langsam verwandelt sich der Arbeiter in einen Arbeitslosen, in einen Ausgesteuerten, einen, der nicht mehr dazugehört, für den keine Hoffnung mehr ist, einen Eckensteher, einen Außenseiter, einen Überflüssigen. Auf einmal ist ein Mensch ohne Stolz, einer, den keiner braucht, einer, der nur mehr im Weg ist, ein Hilfsbedürftiger, der für sich selber nicht sorgen kann und schon gar nicht für die Familie. Aber das ändert sich jetzt. Die Arbeitslosen werden jetzt wieder Arbeiter. Und der Führer macht da keinen Unterschied. Auch die Februarkämpfer werden wieder eingestellt. Feierlich werden die Schutzbündler wieder in die Feuerwehr aufgenommen. Die Zeitung bringt es. Weißlers Männer wieder im Dienst. Auf dem Foto sieht man sie unter der Hakenkreuzfahne. Der Herr Lehrer Pesendorfer liest immer wieder einmal aus der Ansprache vor, die der Gauleiter Birkel in Wien an die Arbeiter gerichtet hat. Sind ja fast alles Arbeiterkinder in seiner Schule. Kinder von Sozis und Kommunisten. Ihr früheren Kommunisten und Sozialdemokraten, ich glaube nicht daran, dass einer, der deutsches Blut in den Adern hat, innerlich schlecht sein kann. Es gibt tausende anständiger Menschen im früheren Roten Lager, die geglaubt haben, ihre Sache sei richtig. Wer wollte sagen, dass deshalb die Menschen schlecht seien? Ein guter Mensch kann eine schlechte Sache verteidigen, ohne dass er charakterlich dabei Not leidet, weil er die schlechte Sache im Wesen nicht erkannt hat. Klammer, großer Beifallssturm. Ich habe mich an euch Arbeiter zuerst gewendet, weil ich meine Aufgabe auch hier in Österreich darin sehe, dem kleinen Mann zu helfen. Wir sind alle Arbeiter, sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer. Derjenige, der sich schämt, Arbeiter genannt zu werden, der hat mit uns nichts zu tun. Erneute Beifallsstürme. Die Trude mag zwar den Herrn Lehrer Pesendorfer nicht besonders, weil er immer so stramm sein will und tut, als wäre er ein General. Aber das mit den Arbeitern, das sieht sie ein. Und singen sie nicht immer diesen Kanon vor der ersten Stunde? Wir Werkleute all schmieden ein neues Volk. Sogar der Otto-Onkel hat wieder Arbeit gekriegt im Stadtgartenamt. Die Tanten haben das sicher nicht richtig verstanden, denkt die Trude. Die Tanten haben ja nicht die Bildung. Bei den Tanten treffen sich noch immer die Genossen, organisieren die Rote Hilfe, Unterstützung für die Verhafteten, nach Dachau gebrachten. Denn das Werben der Nazis um die früheren Roten, das gilt ja nur für die Kleinen, für die einfachen Mitglieder und Sympathisanten, nicht für die Anführer, die Funktionäre. Und die Nazis haben zwar Wöllersdorf verbrannt, das Lager, wo die Schuschnigg-Regierung ihre Gegner eingesperrt hat, zum deutschen Gruß erhobene Hände vor den flammenden Baracken und der Ruf, ihr gehört uns, wir gehören euch, aber Dachau droht jeden, der es wagt, mit den Nazis nicht einer Meinung zu sein. Und auch in Österreich wird schon an einem KZ gebaut, in Mauthausen bei Linz. Bei den Tanten treffen sich alle, Trotzkisten, Kommunisten, Revolutionäre, Sozialisten. Früher haben sie sich gestritten über den rechten Weg zum Arbeiterstaat. Heute wissen sie, zuerst einmal muss die Nazi-Herrschaft verschwinden. Nein, erklärt die Hilda Tantertrude, das Hitlerreich ist nicht der Arbeiterstaat. In Deutschland, da waren die roten Parteien, die Parteien der Arbeiter, schon stärker als alle anderen. Da haben die Unternehmer, die Kapitalisten den Hitler geholt, um die Arbeiter niederzuhalten. Und der Hitler, der will nur eins, einen großen Krieg anfangen. Und in diesem Krieg wird es bloß darum gehen, ob deutsche oder französische Unternehmer, ob deutsche oder englische Großkapitalisten auf den Weltmärkten ihre Geschäfte machen. Nein, nicht nur darum. Der große Krieg, der wird auch gegen Russland geführt werden, gegen die Sowjetunion. Denn das ist der wahre Arbeiterstaat. Nur dort sind die Arbeiter wirklich frei. »Arbeit haben wir wieder«, sagt der Otto-Onkel. »Aber was kriegen wir denn bezahlt dafür?« »So wenig wie eh und je. Und dürfen nicht einmal laut sagen, es ist ungerecht. Wer nur das Wort Streik sagt, kann sich schon sein Grab aussuchen. Erholungsheime lässt er uns bauen, der Führer. Ihr werdet sehen, bald sind das Lazarette. Autowerke lässt er bauen, der Führer. Einen Volkswagen soll jeder kriegen. Ihr werdet sehen, was dort herauskommt, sind Militärfahrzeuge. Und mit was bezahlt er das alles? Mit Geld, das ihm die Banken borgen müssen. Glaubt ihr, er wird es zurückgeben? Wenn er den Krieg verliert, werden es wieder all die kleinen Leute bezahlen, die das Geld von ihren Sparbüchern nicht mehr zurückkriegen. Und die Wikitant schimpft auf die Piefke, die plötzlich aus dem Reich in das angeschlossene Österreich strömen und hier die Geschäfte leer kaufen. Ja, unser Eins kann sich keinen gescheiten Wintermantel leisten, und die kommen zu uns Pelzmäntel einkaufen, weil bei ihnen schon längst nur mehr Uniformen geschneidert werden. Als die deutschen Truppen im Sudetenland einmarschieren, Österreicher sind schon dabei, ist das für die Genossen die nächste Bestätigung ihrer Voraussagen. Aber die Trude denkt sich, warum? Es ist doch kein Schuss gefallen. Es ist doch kein Krieg gewesen. Dort leben doch wirklich Deutsche. Die Großmutter ist ja von da. Warum soll das denn den Tschechen gehören, das Land? Nein, das ist sicher ganz in Ordnung. Der kleine Otto meint das auch, der Sohn vom Robert-Onkel aus der Slowakei. Der kleine Otto ist schon klein, aber doch nicht so. Er heißt nur so, damit man ihn nicht mit dem Otto-Onkel verwechselt. Der kleine Otto ist aus seinem Heimatdorf, das jetzt auch zum Reich gehört, nach Wien gekommen, um sich eine Arbeit zu suchen. Bei ihnen zu Hause sind sie auch alles Deutsche. In der Zips, so heißt die Gegend, da reden sie Deutsch. Rundherum sind Slowaken. Und in der Zips sind sie auch fast alle für die Nazi. Jedenfalls haben sie die Wehrmacht mit Jubel begrüßt. Sie sind zwar immer ausgekommen mit den Tschechen und Slowaken, aber es ist halt doch was anderes, ein Deutscher zu sein im Deutschen Reich, als in einem Land, wo die anderen die Mehrheit sind. Und wo wohnt er jetzt, der kleine Otto? Natürlich bei den Tanten im Kabinett, jedenfalls vorläufig, bis er was Eigenes gefunden hat. Sein Bruder, der Robert, hat ja auch da gewohnt, bis er gestorben ist. Da rückt man halt ein bisschen zusammen. Nur das mit den Juden, das gibt der Trude zu denken. Das kann sie noch immer nicht verstehen. Ja, das war also ein Jude, der den deutschen Gesandten da umgebracht hat in Paris. Oder war es gar nicht der Gesandte, nur ein Angestellter? Aber deswegen sind doch nicht alle Juden schlecht. Es gibt doch überall Mörder, bei allen Völkern. Darf man deswegen Menschen jagen, die nie jemandem was getan haben? Ihnen ihre Tempel anzünden, ihre Geschäfte zerstören? Ist das wirklich wahr, dass sie an manchen Orten die Juden zusammengetrieben und durch ihre brennenden Tempel gejagt haben? Bei der einen Tür rein, bei der anderen raus und gelacht dazu? Das kann doch gar nicht wahr sein. Und wenn es wahr ist, traut sich denn niemand, es dem Führer zu sagen? Der Weinwurm, der Kreisler, muss sein Geschäft verkaufen. Schnell muss es gehen. Und der Herr Siegmet soll es ziemlich billig bekommen haben. Nach Amerika will er der Weinwurm, schnell, solange noch Zeit ist. »Schau«, sagt die Hildertant, »schau die vielen neuen Möbelwagen.« Die Spediteure machen jetzt das große Geschäft. Überall werden da Wohnungen frei und neue Leute ziehen ein. Ja, viele ziehen da ein in die Wohnungen, die da frei werden. Schöne, große Wohnungen und auch kleine, kümmerliche. Viele ziehen da ein, aber manche, die vorübergehen, schauen hinauf und sagen, »Da oben die Wohnung, die wird jetzt auch frei.« Das kann kein Glück bringen. Ich möchte in so einer Wohnung nicht wohnen. Als die Wehrmacht in Prag einmarschiert, ist es noch immer kein Krieg. Wird nicht geschossen. Na, sagt der Otto-Onkel, welche Deutschen hat er denn jetzt ins Reich heimgeholt? Und er erzählt den Witz, der überall umgeht und der einen gleich in die Keller der Gestapo bringen kann. Führerrede im Jahr 1949. Nachdem nun Neuseeland, Japan, Andorra und der Kongoheim ins Reich gekehrt sind, erhebe ich keinerlei territoriale Ansprüche mehr an Europa. Der Otto-Onkel kann das Rollen der R des Führers gut nachmachen. Die Genossen von der Roten Hilfe wissen, jetzt geht es gegen den Arbeiterstaat, gegen die Sowjetunion. Da kommt eine Nachricht, die Genossen noch mehr verwirrt als die kleine Trude. »Na, das kann er nicht machen«, sagt der Otto-Onkel verzweifelt. Komm, er wird wissen, was er tut, sagt die Hildertant unsicher. Und die Trotzkisten und die Sozialisten sagen, da habt ihr ihn, euren großen Führer der Arbeiterklasse. Es ist schwer zu verdauen für die Genossen. Stalin, der Führer des Arbeiterstaats, hat mit Hitler, dem Erbfeind der Arbeiterklasse, einen Pakt geschlossen, einen Pakt, einander nicht anzugreifen. Er braucht eben noch Zeit, sagen die Kommunisten. Die Sowjetunion muss sich erst rüsten für den Krieg gegen Hitler. Er ist ein Verräter, sagen die Trotzkisten. Er gibt Hitler freie Hand gegen Polen und holt sich dafür Lettland und Finnland. Das ist keine revolutionäre Politik, das ist Machtpolitik. Nein, sagen die Kommunisten, Frankreich und England sind schuld. Er wollte sich ja mit ihnen verbünden, aber sie haben das Bündnis abgelehnt. So ist ihm nichts anderes übrig geblieben. Diktatoren halten eben zusammen, sagen die Sozialisten. Aber niedergedrückt sind sie alle. Und dann beginnt der Krieg wirklich.